Was ist aus uns geworden? Wie konnte dies nur geschehen? Ein Albtraum ohne Erwachen, wird er jemals zu Ende gehen? Es ist Verzweiflung und Sehnsucht, die mein Herz langsam zerfrisst. Wie oft bin ich aufgewacht und habe dich vermisst? Bin ich, kann nichts verstehen. Welchen Weg soll ich dafür noch weitergehen? Dies ist ein letzter Gruß an dich. Auch wenn du mir nicht mehr gibst, ein Schrei aus der Stille, ja, aus der Stille. Botschaft vergeben.